mein Leben auf, doch komm jetzt viel zu weit weg von dem Weg, den ich gehen wollte. Und was bleibt jetzt? Es ist ein Kampf gegen mich selbst. Schau dich um auf dieser Welt. Jeder, der die Schwächen zeigt, wird entstellt. Ich hab keine Zeit, keinen Drive für das, was ihr wollt, es reicht. Ich mach es allein, denn die Gesellschaft ist kein Freundeskreis. Keiner kann mir geben, was Selbstzufriedenheit erschafft. Für Gefühle ist kein Platz, wenn der Ego-Trip dich packt. Guck, ich bin am Ende nackt. Doch was bleibt nach diesem Satz? Wenn ihr's hören wollt, erzähl ich euch von meinem Riesensack. Wir lieben das hier simpel, ohne den Ausweg zu finden. Ich seh keinen Sinn darin zu rechten und keinen zu linken. Siehst du die Sterne, sie sind weit, weit weg. Ich hab die Welt in meinem Kopf, schreit mein Track. Ihr wollt es fühlen, doch ihr zeigt keinen Respekt. Die Antwort liegt für jeden von uns gleich, weit weg. Siehst du die Sterne, sie sind weit, weit weg. Ich hab die Welt in meinem Kopf, schreit mein Track. Ihr wollt es fühlen, doch ihr zeigt keinen Respekt. Die Antwort liegt für jeden von uns gleich, weit weg. Es gibt keinen einfachen Weg raus hier. Ich rauch und Bier und mein Leben auf einem Papier. Was habt ihr nur gedacht? Sag mir gute Nacht. Ich kann nach den Sternen greifen, es zappert nur an der Kraft. Verspritzt das Blut im Takt? Nein, meine Wut nimmt nicht ab. Da kannst du sagen, bleib dir selbst treu, wenn ne Hure dich fragt. Wenn was Gutes am Tag die Nacht ist, fuck this. Wenn was von deiner großen Liebe übrig bleibt, wieder nur Hass ist. Es war nie meine Absicht, es geht nur um mich dabei. Ihr habt ein Freak erschaffen, doch ihr seid nicht dabei. Nein, mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Nein, im Krieg ist alles erlaubt und ich hab heute mehr als Gift dabei. Ich wusste echt nicht mehr weiter, Schluss, wo ist mein Leben? Das mehr ist als Saufen bis zur Bewusstlosigkeit täglich. Wir sind bald da, doch dir wird bald klar. Alten ficken dich umso mehr, wenn sie eigentlich wahr sind. Siehst du die Sterne, sie sind weit, weit weg. Ich hab die Welt in meinem Kopf, schreit mein Track. Ihr wollt es fühlen, doch ihr zeigt keinen Respekt. Die Antwort liegt für jeden von uns gleich, weit weg. Schau, ich kann mich nicht wehren. Nein. Guck, ein Ausweg wäre wie ein Griff nach den Sternen. Schau, ich kann mich nicht wehren. Nein. Guck, ein Ausweg wäre wie ein Griff nach den Sternen. Wie viele sind jetzt nicht mehr da? Was bleibt, ist das Spiegelbild von einem, der dich lieben will, der dir ein Leben bieten will. Ich schreib lieber Bitch, weiß es, will es lieber nicht. Denn wenn alles zu aus ist, ist es wieder nur der Beat und ich. Ich mach mit Schnaps und Rauch die Nacht zum Traum. Alles, was ich hab, ist die Gewissheit. Ja, ich hab die Chance abzuhauen. Ich steh auf meinen Beinen. Real Life Kid, guck, wer in den Tunnel schaut, sieht kein Licht. Siehst du die Sterne, sie sind weit, weit weg. Ich hab die Welt in meinem Kopf, schreit mein Track. Ihr wollt es fühlen, doch ihr zeigt keinen Respekt. Die Antwort liegt für jeden von uns gleich, weit weg. Siehst du die Sterne, sie sind weit, weit weg. Ich hab die Welt in meinem Kopf, schreit mein Track. Ihr wollt es fühlen, doch ihr zeigt keinen Respekt. Die Antwort liegt für jeden von uns gleich, weit weg.